Die Widerstandsbewegung vergrößerte sich, als bekannt wurde, dass in St. Pantaleon ein zweites Kernkraftwerk gebaut werden sollte. St. Pantaleon liegt nur 30 Kilometer von Linz entfernt. So bildete sich die BürgerInnen-Initiative gegen das Kraftwerk im Linzer Raum. Als erstes versuchten die Aktivisten und Aktivistinnen, die Bevölkerung von St. Pantaleon aufzuklären. Als ein Aktivist vor der Kirche von St. Pantaleon Flugblätter verteilte, riss sie ihm der Bürgermeister aus der Hand. In einem nächsten Anlauf besuchten zwei Aktivisten eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats von St. Pantaleon. Darauf unterbrach der Bürgermeister die Sitzung und legte den Gemeinderäten nahe, sich auf keine Diskussionen einzulassen. Schließlich konnte sich die Gemeinde von so einem Kraftwerk hohe Steuereinnahmen erwarten. Nur einzelne Einwohner oder Einwohnerinnen wagten sich zu Vorträgen nach Linz oder erkundigten sich persönlich bei Aktivisten, baten aber, ihre Identität nicht zu verraten. So entwickelte die Bürgerinitiative eine besondere Strategie. Die EinwohnerInnen sollten sich anonym äußern können. Es standen gerade Landtagswahlen bevor und die Wählerlisten lagen in der Gemeinde öffentlich zur Einsicht auf. Also schrieben die AktivistInnen sie ab. Sie mussten zuerst bei der Bezirkshauptmannschaft intervenieren, da die Gemeinde ihnen die Einsicht verwehren wollte, und schickten Stimmzettel mit frankierten Rückkuverts an die EinwohnerInnen. 70% der Stimmzettel wurden zurückgeschickt, von einem Notar überprüft, und von den zurückgeschickten waren 90% gegen das Kraftwerk. Zwischen März und Dezember 1974 sammelte die Bürgerinitiative gegen Atomgefahren 75.000 Unterschriften gegen das Kernkraftwerk St. Pantaleon. Bei einer Diskussionsveranstaltung mit Bundeskanzler Kreisky in der Sporthalle Linz ließen 90% von den 3.500 TeilnehmerInnen den Kanzler spüren, dass sie im Kampf gegen das KKW St. Pantaleon bis zur Bauplatzbesetzung gehen würden. In Vorarlberg formierte sich der Widerstand gegen das Kernkraftwerk Rüti, das auf der anderen Seite der Grenze in der Schweiz geplant wurde. Hier bekam die Bewegung Unterstützung durch eine wichtige regionale Zeitung, die Vorarlberger Nachrichten. Jede kleine Veranstaltung, alles wurde sehr gut dokumentiert und fotografiert, was ja auch besonders wichtig ist. Und dadurch wurde die Bevölkerung noch einmal viel breiter informiert. Also es war wirklich das Rückgrat bei uns im Land. So beteiligten sich auf dem Höhepunkt der Bewegung 20.000 Menschen an einer Demonstration in Feldkirch. Die Regierung kam in die peinliche Lage, gegen das Schweizer Kraftwerk Stellung nehmen zu müssen, während sie selbst ein Kernkraftwerk plante. Bis Mitte der 70er Jahre wurde die Anti-AKW-Bewegung hauptsächlich von konservativen bis rechten Kräften getragen, älteren Menschen aus der Naturschutzbewegung vor allem. Doch im Februar 1975 besetzten in Deutschland Menschen aus allen Bevölkerungsschichten den Bauplatz des geplanten Kernkraftwerks in Wyhl und konnten trotz massivem Polizeiaufgebot die Besetzung aufrechterhalten und den Bau schließlich verhindern. Das lenkte nun auch das Interesse von Studenten und Studentinnen, von linken und radikaldemokratischen Gruppen auf die Frage der Atomkraft. Peter Weiß: Wir sind dann so im Jahr 76 zum ersten Mal ganz massiv sogenannte Linke in Aktion getreten, und zwar sehr lautstark und sehr eloquent. Und das war für uns, wo wir mehr so aus der Naturschutz- und Umweltschutz-Ecke gekommen sind, zunächst einmal einerseits unbegreiflich, und wir haben das nicht nur mit lachenden Augen gesehen. Und Elisabeth Schwarz von der eher konservativen Gruppe Mütter gegen Atomkraftwerke? Die K-Gruppen haben natürlich den Vorteil gehabt, dass sie die Bewegung vor sich hergetrieben haben. Weil die haben ein ganz striktes Arbeitsschema gehabt. Immer zuerst Analyse, dann Aktion. Dass die Unternehmen ihren Energiebedarf und ihre Konkurrenzfähigkeit über die Gesundheit der Bevölkerung stellten, bestärkte die Linken in ihrer Ablehnung des kapitalistischen Systems. Sie kritisierten auch die Gewerkschaftsführer dafür, dass sie die Interessen der Arbeitenden den Interessen der Wirtschaft unterordneten. Die Rechnung, dass eine konkurrenzfähige Wirtschaft sichere Arbeitsplätze bedeutet, würde nicht aufgehen, denn um konkurrenzfähig zu bleiben, ersetzen Unternehmen Arbeiter und Arbeiterinnen durch Maschinen. Und um diese Maschinen zu betreiben, brauchen sie mehr und mehr Energie. Und sie zeigten auf, dass Atomstrom nur deshalb scheinbar günstig ist, weil ein beträchtlicher Teil der Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt wird. Für 1976 beschloss die Regierung, in ganz Österreich eine Aufklärungskampagne durchzuführen, bei der sowohl Befürworter wie auch Kritiker der Atomenergie zu Wort kommen sollten. Das Wirtschaftsministerium beauftragte einen jungen Physiker, Helmut Hirsch, mit der Vorbereitung der Kampagne. Interessanterweise entwickelte sich Hirsch im Verlauf der Kampagne vom Befürworter zum Gegner der Atomindustrie. Das zweite war der Punkt, dass ich halt auch miterlebt habe, direkt, hautnah, wie da mit Informationen umgegangen wird, wie unliebsame Informationen an verschiedenen Schubladen verschwinden oder wenn Wirtschaftlichkeitsberechnungen die Atomkraft so ungünstig dargestellt waren, dann musste der verantwortliche Projektleiter da halt dann noch irgendwo nacharbeiten und hat dann plötzlich noch irgendwelche neuen Erkenntnisse gefunden und das Endergebnis war dann anders. Im gleichen Jahr schlossen sich die lokalen Anti-Atomkraftwerk-Gruppen zu einer gesamtösterreichischen Organisation zusammen, der Initiative österreichischer Atomkraftwerksgegner, abgekürzt IÖAG. Darin waren sowohl linke als auch konservative Gruppen vertreten. Sie einigten sich auf diese zentralen Forderungen: keine Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf, keine weiteren AKWs in Österreich, keine Atomkraftwerke an Österreichs Grenzen und keine Atommülllagerung in Österreich. So konnten sie trotz unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Vorstellungen zielgerichtet zusammenarbeiten. Als erstes erarbeitete ein Redaktionskomitee eine gemeinsame Aufklärungsbroschüre. Wie ist das mit den Atomkraftwerken wirklich? Die Entwürfe wurden in allen Gruppen diskutiert und die Änderungswünsche eingearbeitet. Von der Broschüre wurden von 1976 bis 1978 über 40.000 Stück verkauft. Über den aktuellen Stand des Kampfs informierte die Zeitschrift Initiativ, die ihre Auflage von 1.500 Stück auf über 10.000 Stück vor der Volksabstimmung steigern konnte. Wichtig war es nun, bei den Informationsveranstaltungen der Regierung aufzutreten. Jedes der Kraftwerke gibt Probleme auf, es gibt gegen und wider. Unumstrittener. In Wahrheit aber, und das stellt sich jetzt immer mehr heraus, ist die Atomenergie der größte Gangsterstreich unseres Jahrtausends. Aktivisten und Aktivistinnen füllten die Säle, widerlegten die Argumente der Befürworter auf dem Podium und nutzten so die Veranstaltungen, um noch mehr Menschen gegen Atomkraftwerke zu mobilisieren. Günter Pfaffenwimmer, damals Vorsitzender der IÖAG, erinnert sich, dass sich in Linz, Salzburg, Feldkirch und Graz gerade wegen dieser Veranstaltungen neue Gruppen von Aktivistinnen bildeten. In Linz erzwangen sich 1200 AKW-Gegner und Gegnerinnen den Zutritt zur Veranstaltung, setzten den Diskussionsleiter ab und setzten die Frage, wie können wir Zwentendorf verhindern, auf die Tagesordnung. Wie in den anderen Regierungsveranstaltungen beschloss die überragende Mehrheit der Anwesenden eine Resolution mit den Forderungen der IÖAG und verwehrte sich gegen die Kriminalisierung der AKW-Gegner. Denn die Staatspolizei suchte in solchen Fällen nach Rädelsführern. Die letzte Informationsveranstaltung sagte die Regierung einfach ab. An diesem Tag organisierte die IÖAG in ganz Österreich Kundgebungen und Demonstrationen. Doch nicht nur Großveranstaltungen gab es. Tag für Tag standen Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße mit Infotischen, um Flugblätter und Broschüren unter die Leute zu bringen und in vielen Einzelgesprächen Menschen zu überzeugen. Experten wie der Biologe Peter Weiß und der Physiker Wolfgang Kromp lieferten die Fakten. Kromp riskierte seinen Posten als Assistent an der Uni, weil er über die Festigkeit und Zuverlässigkeit der Schweißnähte am Reaktordruckkessel eine andere Meinung vertrat als sein Professor. Künstler und Künstlerinnen unterstützten ebenfalls die Arbeit der IÖAG. Eine Single und zwei Langspielplatten wurden zugunsten der IÖAG produziert, ein großes Konzert im Wiener Konzerthaus gegeben. Im Winter 1976-77 gab die Regierung Pläne bekannt, im Waldviertel ein vorläufiges Endlager für Atommüll zu errichten. Nun begann sich unter der bäuerlichen Bevölkerung des Waldviertels der Widerstand zu regen. Im Juni dann demonstrierten in Allensteig 3000 Menschen mit Traktoren gegen diesen Plan. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Also kein Mensch hat in der Umgebung irgendwas gehört. Und gestern am Abend um 10 Uhr drehen das Radio auf und hervor, dass in Alberdorf, in unserer Nachbargemeinde, dass da dieses Atomdepot da gelagert wird. Wenn ein Bauer einen Saustall baut, dann muss er wissen, wo ein Mist hingibt. Und wenn ein Unternehmen oder die Landesregierung, egal wer dabei ist, ein Atomkraftwerk, dann müssen sie wissen, wo sie den Abfall hingeben sollen. Im Frühjahr 1977 entstand die Initiative GewerkschafterInnen gegen die Atomkraftwerke. Sie zeigte auf, dass ein Setzen auf Atomkraft keine Arbeitsplätze sichert, dass Atomkraftwerke vom Ausland abhängig machen, schließlich hat Österreich kein Uran, dass die hochriskanten Atomkraftwerke, um sie gegen echte oder vermeintliche Terroristen und gegen militärische Angriffe zu sichern, unvermeidlich zur Ausweitung des Polizei- und Überwachungsstaates und zur Einschränkung der Demokratie führen mussten. Und dass schließlich bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie als Abfallprodukt das für kriegerische Zwecke nutzbare Plutonium anfällt. Die ÖGB-Spitze dagegen setzt ihren ganzen Propagandaapparat für die Unterstützung der Atomindustrie ein. ÖGB-Präsident Benjer: Den eines, das sage ich hier auch gleich. Wenn man glaubt, man kann sich erlauben, Milliarden auszugeben und dann noch weitere Milliarden bei Stillstand hineinzubuttern und das werden die Konsumenten dann bezahlen, dann wird man sich irren. Denn wir sind nicht da als Gewerkschafter, dass der Konsument, sprich Strombezieher, das ist die Wirtschaft und der Haushaltsstrom, für Dinge bezahlt, dass die Menschen für Dinge bezahlen, für die nicht bezahlt werden müsste, wenn man nicht künstlich eine Hysterie erzeugt. In den letzten Monaten vor der Volksabstimmung war in den Betrieben und Gewerkschaftsgremien eine sachliche Information nicht mehr möglich, weil Bedenken gegen Zwentendorf überhaupt nicht zu Wort kommen durften. Es wurden Werbematerialien der Kraftwerksbetreiber verwendet, unter anderem Filme, die zeigten, wie das Licht ausgeht und der Fernseher ausfällt. Resolutionen für ein Ja zu Zwentendorf wurden ohne Diskussion durchgepeitscht.